Erster ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein dummer Sohn bereitet seiner Mutter Kummer. Zweiter Reichtum, der durch Unrecht erworben wurde, bringt keinen Vorteil, aber Gerechtigkeit rettet vor dem Tod. Dritter der Herr lässt die Frommen nicht hungern, aber er weist die Gier der Gottlosen ab. Vierter wer faul arbeitet, wird arm, aber fleißige Hände bringen Reichtum. Fünfter wer im Sommer seine Ernte einbringt, ist klug, wer aber in der Erntezeit schläft, handelt beschämend. Sechster Segen kommt über die Frommen, aber der Mund der Gottlosen verursacht Schaden. Siebter die Erinnerung an die Frommen ist gesegnet, aber der Name der Gottlosen wird vergessen. Achter wer weise ist, nimmt Ratschläge an, aber wer dumme Dinge sagt, gerät in Schwierigkeiten. Neunter wer ehrlich lebt, ist sicher, aber wer falsche Wege geht, wird entlarvt werden. Zehnter wer heimlich Zeichen gibt, verursacht Leid, wer aber offen tadelt, schafft Frieden. Elfter der Mund der Frommen ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen verursacht Schaden. Zwölfter Hass verursacht Streit, aber Liebe vergibt alle Fehler. Dreizehnter auf den Lippen des Verständigen findet man Weisheit, aber der Dumme verdient eine Strafe. Vierzehnter die Weisen bewahren ihr Wissen, aber der Mund eines Narren bringt schnelles Unglück. Fünfzehnter der Besitz des Reichen ist wie eine sichere Festung, aber die Armut entmutigt die Armen. Sechzehnter was die Frommen verdienen, führt zum Leben, das Einkommen der Gottlosen führt zur Sünde. Siebzehnter wer Disziplin bewahrt, geht den Weg zum Leben, wer aber Kritik ignoriert, geht in die Irre. Achtzehnter wer Hass verbirgt, ist ein Lügner, und wer schlecht über andere redet, ist ein Narr. Neunzehnter wer viel redet, macht oft Fehler, wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Zwanzigster die Zunge der Frommen ist wie reines Silber, der Verstand der Gottlosen ist wenig wert. 21. Die Lippen der Frommen helfen vielen, aber die Narren sterben wegen ihrer Dummheit. 22. Der Segen des Herrn macht reich, und eigene Anstrengung kann nichts dazu hinzufügen. 23. Ein Narr findet Freude daran, Böses zu tun, aber ein verständiger Mensch findet Freude an der Weisheit. 24. Was die Gottlosen fürchten, wird ihnen widerfahren, aber was die Frommen sich wünschen, wird ihnen gegeben. 25. Sobald ein Sturm kommt, sind die Gottlosen verschwunden, aber die Frommen stehen auf festem Grund. 26. Was Essig für die Zähne und Rauch für die Augen ist, das ist ein fauler Mensch für den, der ihn beauftragt. 27. Die Ehrfurcht vor dem Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden kürzer. 28. Die Hoffnung der Frommen führt zu Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zerstört. 29. Das Handeln des Herrn ist ein Schutz für die Unschuldigen, aber es bringt Unglück für die Übeltäter. 30. Die Frommen werden niemals fallen, aber die Gottlosen werden nicht im Land bleiben. 31. Der Mund der Frommen spricht weise Worte, aber die Zunge der Bösen wird zum Schweigen gebracht. 32. Die Lippen der Frommen wissen, was richtig ist, aber der Mund der Gottlosen ist voller Bosheit.